Die elternlosen, die verwaisten Fürstenkinder haben sich dem ruchlosen Frevel inzestuöser Liebe hingegeben. Der Bruder hat die Schwester verführt, die Schwester wird schwanger, und um dieses ungeheuerliche, frevelhafte, vor Gott, aber vor allem auch den Menschen, schreckliche Ereignis zu verbergen, rät ihnen ein treuer Mann des verstorbenen Vaters, der Sohn möge auf eine Bußfahrt gehen ins heilige Land, die Schwester, also die schwangere Mutter, möge sich anvertrauen der Obhut eben dieses Waisenberaters und seiner Frau. So geschieht es, und das Kind wird geboren. Man entscheidet aber, dass es Gottes Willen anheimgegeben werden muss, also einem Gottesurteil ausgesetzt wird, und wie der kleine Moses soll es dem Wasser, dem Meer anvertraut werden. Es wird ausgestattet, indem es in ein Fässchen gesteckt werden soll, ausgestattet mit Seidengewändern und mit 20 Mark in Gold, einem reichen Vermögen also, außerdem mit einer Tafel. Und auf diese Tafel schreibt nun die Mutter, ich setze ein bei 733, also darauf geschrieben stand, das Kind sei von gar hohem Stand, und die es an das Licht gebar, dass die auch seine Base, Tante, Vaterschwester war, sein Vater auch sein Oheim wäre. Zu verhehlen dieses Frevels Schwere sei es ins weite Meer gesandt. Auch dies schrieb noch der Mutter Hand, dass man doch taufen möchte ihn und mit dem Golde auferziehen. Und sollte, wer da fänd den Knaben, so christliche Gesinnung haben, dass seinen Schatz er ihm vermehrte und auch das heilge Buch ihn lehrte und ihm bewahrt die Tafel sein und in die Schrift ihn weit ein. So sollt die Tafel, wenn zum Mann das Kind gewachsen wär, heran, dem Manne man zu lesen geben. Dann wird er sich nicht überheben. Entscheidende Warnung, so überhöbe er sich nicht. Es geht um die Ursünde der Superbia. Dann würde er sich nicht überheben. Und wenn er also gut geriete, dass er zum Herrgott sein Gemüte hinwendete demütiglich, so büßt er immer sicherlich durch seiner treue Hilf und Rat des Vaters arge Missetat. Auch die möcht er vergessen nicht, die ihn geboren an das Licht. Das wäre ihnen beiden Not zur Rettung vor dem ew'gen Tod. Doch ließ sich aus der Tafel deuten nichts von dem Lande oder Leuten, von Heimatland und von Geschlecht. Dass sie das hehlten, das war recht, hatte aber auch furchtbare Folgen. Ich lese die entsprechende Partie in Thomas Manns Erwähltem. Die in den Wochen, also die junge Mutter, drückte das Kind an sich und schluchzte nur, sprach aber nichts mehr und bezeigte so ein leidig Einverständnis, Einverständnis nämlich mit dem Plan, das Kind auszusetzen. Auch konnte sie nicht ganz umhin, sich an dem kostbaren Seidenzeug zu freuen, das die Burgfrau dem Kinde unter- und überbreiten wollte, dazu an dem Schatz, den sie erwies, von Golde 20 Mark, die Bug jene in 2 Brote, dass sie dem Kind zu Füßen lege. Das Allerbeste aber war die Tafel, die sie brachte. Wollte Gott, mir käme je, sagt jetzt der Geist der Erzählung, der Mönch, wollte Gott, mir käme je eine so schöne Schreibtafel zu. Ich habe eine Lust am Schreiben und an gutem Schreibgerät, bin aber ein armer Mönch. Und solche Tafel aus feinstem Helfenbein, in Gold gerahmt und mit allerlei Edelsteinen rings besetzt, wird nie mein eigen sein. Nur erzählen kann ich davon und mich für meine Armut schadlos halten durch Lob und Preis. Auf diesen edlen Grund denn schrieb die Mutter mit Gallustinte die Bewandtnisse des Kindes, ganz wie die Wirtin ihr vorgesagt, und schrieb unter Tränen, gedenke, den ich bei Namen nicht nennen kann, solltest du leben, deine Eltern nicht mit Hass und Herbigkeit. Gar so sehr liebten sie einander, sich selbst das eine in dem andern, das war ihre Sünde und deine Zeugung. Vergib es ihnen und mach es gut bei Gott, indem du all dein Lieben wendest auf ander Blut und als ein Ritter dafür streitest, wenn es in Not. Sie wollte mehr noch an den Rand schreiben und jedes Eckchen füllen, aber man nahm ihr die Tafel fort. Bei Hartmann heißt das in der Übersetzung von Panier: Nachdem das Schreiben sie vollbracht, da legten sie die Tafel mit Bedacht hinein zum Kleinen in das Fass. Drauf haben sie verschlossen das mit sorglicher Behutsamkeit, damit kein Ungemach und Leid geschäh dem armen Kinde von Regen oder Winde und von der Wogen wilder Wut auf seiner Reise durch die Flut in zweien oder dreien Tagen. So haben sie es hingetragen bei Nacht zum Meeresstrande nun. Sie wagten's nicht bei Tag zu tun. Sie fanden eine Bark am Meer, gar wohlgefügt und völlig leer. In diese legten sie hinein den Schiffsmann, also zart und klein. Da sendete der heilge Christ, der mehr noch als barmherzig ist, den rechten, den erwünschten Wind. Sie stießen's an, hin schwamm das Kind. Wunderbar die poetische Wirkung dieser harten Fügung. Da geschieht doch etwas ganz Ungeheures. Ein Kind wird seinem Leben, wird Gott anvertraut. Und dann nur diese eine Zeile. Sie stiersen an, hin floß das Kind. Bei Thomas Mann heißt das: Dann schoben Herr und Knecht das Schiff mit seinem zarten Schiffer in das Wasser. Und der liebe Christ gab einen Wunschwind und rechte Strömung. Sachte schaukelnd trieb ab der Kahn, glitt hin das Kind und war in Gottes Hand. Weiter, Vers 789. Ihr wisset wohl, dass einem Mann, der keins von beiden je gewann, nicht Herzenslust, nicht Herzeleid, dass dem der Mund nicht so bereit und er davon nicht sagen kann wie einer, der gewöhnt daran. Ich aber blieb im Leben mein getrennt bisher von diesen Zweien, also Herzenslust und Herzensleid. Es hat mir keins erfüllt die Brust, nicht Ungemach, nicht Wonnelust, nicht leb in Lust ich, nicht in Leiden. Drum kann ich, wie ich sollt bescheiden, euch nicht der Herren Ungemach und ihre Pein erzählen nach, dieweil die Bürde ihrer Schmerzen müsst überladen tausend Herzen. Das war also eine sogenannte rhetorische Unfähigkeitsbeteuerung. Dreifaches Leid, dreifache Pein war's, die die Frau ganz allein geduldig in dem Herzen trug. Von denen wäre eins von diesen dreien, eins genug für manchen schwachen Weibes Herz. Sie trug in sich den einen Schmerz, dass sie dem Bruder sich vermählte. Das war der eine, der sie quälte. Der andere Schmerz, das Leiden war, dass sie das Kindelein gebar. Der dritte Schmerz war Angst und Bangen, die ihr das arme Herz umfangen, um ihr geliebtes, schönes Kind, das sie den Wellen und dem Wind befohlen hatte auf der See, dass sie nicht wusste, wie es ihm geh, ob es am Leben, ob es tot. Sie war geboren, nur zu Not, und dennoch war es nicht genug mit den drei Leiden, die sie trug. Nur wenige Tag ein Ende nahmen, bis dass ihr böse Mähren kamen, die vierte und die größte Pein, die auf ihr Leben brach herein, die Kunde, dass ihr Bruder tot. Er starb von großer Sehnsuchtsnot. Nachdem von ihr der Bruder schied, wie es der Weise ihnen riet, sank er in Sichtum schnell dahin, war er in Krankheit schnell dahingesunken. So sehr zwang Liebe seinen Sinn. Drum blieb er bald auf seiner Fahrt um die mit Gott er einig ward, als er starb. Der Sehnsuchtsschmerz nach seiner Schwester umschnürt das Herz ihm immer fester, so daß er sich zu keiner Zeit konnt trösten in dem Herzeleid, und also welkte hin sein Leib. Man pflegt zu sagen, daß das Weib weit inniger liebt als der Mann. Dem ist nicht so, man sieht's hieran. Denn all sein Leid, das ihn bedrängte und unser Herrgott ihm verhängte, das dünkte ihn dagegen klein, die Liebe war das Leid allein, das ihm des Todes Ziel gegeben. Sie hatte vier und blieb am Leben, hatte vier Nöte. Sie hatte vier und blieb am Leben. So sehr ergriff ihn hingegen Sehnsuchtsnot, dass er vor Herzenspein lag tot. Die Kunde, dass es wär geschehen, die ward ihr, als sie wollte gehen zur Kirche, noch vor dem 3 Tage, also nach Levitikus 12,4, soll die Wöchnerin 33 Tage nach der Geburt den ersten Kirchgang antreten. Sie eilte hin mit großer Klage, begrub den Bruder und den Mann. Also sie selbst das Land gewann, wird also Herrscherin des Landes. Und es erging davon die Kunde durch alle Lande in der Runde. Da dachten manche mächt'gen Herrn, die dorten wohnten nah und fern, zu nehmen sie zum Weibe, denn an Geburt und Leibe, an Reichtum und an Jugend, an Schönheit und an Tugend, an Züchtigkeit und Güte, an Sinn und an Gemüte, war sie des besten Mannes wert. Doch wurde keinem es gewährt. Ein starker Held war's sicherlich, den sie zur Minne erkoren sich, der teuerste und beste Mann, der Mannesnamen je gewann, dem zierte schön sie ihren Leib, wie es ein minnegehrend Weib dem wackern Manne immer soll, dem sie so gern behaget wohl. Wie sehr es wider Weibes Sitte, dass um den Mann das Weib je bitte, so stürmt sie doch mit Bitten ein auf ihn, so oft es konnte sein, mit Herz und Sinn zu mancher Stunde und auch mit liebesheißem Munde. Sie hören, das ist natürlich die geistige, liebesbrünstige Sehnsucht zu dem Seelenbräutigam, zu Christus, gespeist aus der Rhetorik des Hohenliedes, die minnende Seele, die auch die Mystik durchflutet. Ich mein den gnadenreichen Gott. Seitdem ihr durch des Teufels Spott die Huld des Herrgotts war genommen, fühlt sich ihr Herze Angst beklommen, so daß sie Freude und Gemach um seine Huld verschwor danach und daß fortan sie Tag und Nacht mit solchen Mühen zugebracht, die Schmerz dem Leibe mustern machen, mit reuigem Gebet und Wachen und mit barmherzgem Tun und Fasten ließ sie den armen Leib nie rasten. Nicht fehlt die wahre Reu dabei, die macht von allen Sünden frei. Gemäß der Sündenlehre, Bußlehre des Mittelalters, bedarf es also der Vera Penitentia, der wahren Reue, der Contritio Cordis, der Zerknirschung des Herzens, um freigesprochen zu werden von Sünden. Nun gab es einen edlen Herrn von ihrem Lande gar nicht fern, des Name wohl dem ihren gleich, also des Rang, und der auch edel war und reich. Der setzte allen Fleiß daran, dass sie sich ihn erköre als Mann. Und da er recht um sie gestritten mit Liebesbotschaft und mit Bitten, wie er's versuchen sollte, sie aber ihn nicht wollte, so dacht er, es sollt ihm gelingen, sie durch Drohungen zu erringen. Darum er sie mit Krieg bestand und arg verwüstete ihr Land. Er nahm ihr weg die Besten der Städte und der Festen, bis dass er sie so sehr vertrieb, dass ihr nichts weiter übrig blieb als ihre Hauptstadt, ganz allein. Jedoch auch diese schloss er ein, Tag aus Tag ein, mit starker Hut. Und wenn nicht Gott so mild und gut ihr gnädig seinen Beistand lieh, so ging ihr auch verloren die. Das ist eine Modellsituation in mittelalterlicher Epik. Und natürlich geht sie zurück auf soziale Verhältnisse. Es geschah nicht eben selten, dass der Herr eines Landes eben als Ritter gefallen ist. Und dann musste die Verbleibende, die Witwe also, ihr Gut, die Festung, das Land, die Städte beherrschen und bewahren und wurde naturgemäß, da sie ja eine reizvolle Beute sein konnte, häufig genug angestrebt und belagert von anderen Fürsten. Das ist die Belagerung der Veuve Dame, der Witwe also, der Landesherren, wie sie als Motiv häufig in mittelalterlicher höfischer Epik beschrieben ist. Nun kommen wir also zu Gregors Landung, die ich noch nicht Rettung nennen will, denn zu seiner Rettung bedarf es ganz anderer Vorbedingungen und zu seiner Erziehung. Von dem belagernden Herzog also war die Rede. Von diesem lasst die Rede ruhen und lasset uns erkunden nun, wie es doch dieser Herren Kinde ergangen, dass die wilden Winde hintrugen, wie es Gott befahl, zu Leben oder Todesqual. Der Herrgott, unser guter Gott, beschützte es in seiner Not, wie auch durch Gottes Gnadenhand im Meere Jonas Rettung fand, als er 3 Nächte und 3 Tage in einem Fisch vor Wogenschlage behütet ward und Meereswinde. Gott war die Amme diesem Kinde, bis er es mit seiner Vaterhand gesund geleitet an das Land. In 2 Nächten und 1 Tage gelangte aus dem Wogenschlage er wiederum ans feste Land, dahin geführt von Gottes Hand. Am Strand ein Kloster war erbaut, das einem Abte anvertraut. Der hatte 2 Fischerknechten befohlen, dass sie fischen möchten vor Tage, beide auf der See. Das Wetter brachte denen weh, so heftig brach der Sturmwind los, dass keinen Fisch, klein oder groß, sie fingen auf des Meeres Grunde. Drum fuhren heimwärts sie zur Stunde. Und als sie wieder heimwärts zogen, da sahen sie im Gebraus der Wogen umhergetrieben einen Kahn. Es nahm sie Wunder, als sie sahen, wie er doch auf das hohe Meer ganz ohne Mannschaft käme her. So ruderten sie so nah dem Kahn, dass sie darinnen liegen sahen das Fässchen, welches barg das Kind. Das hoben sie heraus geschwind und nahmen es zu sich an Bord. Leer schwamm die Barke wieder fort. So stark des Sturmes Tosen ward, dass sie verdross die Meeresfahrt. Den Fischern ward dazu nicht Ruh, dass sie da konnten sehen zu, was doch wohl wär des Fasses Kern. Das sahen die Fischer gar nicht gern. Das, was in Unmeere, sagt Hartmann, es war ihnen befremdlich. Die Einsicht blieb den beiden fern. Drum haben sie bei sich bedacht, wenn sie nach Hause es gebracht, dass sie gemächlich schauten dann, was sie für einen Fund getan. Sie warfen drüber ein Gewand, tarnten es also, und ruderten geschwind ans Land. Inzwischen kam herauf der Tag. Der Abt, der dort des Klosters pflag, zur Kurzweil ging zum Meeresstrand und niemand sich bei ihm befand. Er wartete der Fischersleute, zu sehen, was sie gefangen heute. Er sprach: »Wie ist es euch ergangen und habet Fische ihr gefangen?« Sie sprachen: »Lieber Herr, wir waren zu weit mit unserem Kahn gefahren ins aufgeregte Meer hinaus. Vom Wettersturm und Wogenbraus ward uns beinahe beschert der Tod. Wir retteten den Leib mit Not.« Er sprach, als dieses er vernommen: »Gottlob, dass ihr davongekommen.« Und als dem Strande sie genaht, der Abt die beiden Fischer bat, dass sie ihm sagten, was das sei. Das Fässchen, meinte er dabei, das zugedeckt sie mit dem Kleid. Die Frage war den beiden leid. Sie sprachen, ein so großer Herr, der sollt doch fragen, nicht so sehr nach armer kleiner Leute Sachen. nicht könnt das Freude ihnen machen.« Da reicht er hin mit seinem Stab und warf die Kleiderhöhle ab. Da schaute er das kleine Fass und sagte, »Woher nahmt ihr das?« Nun sahnen sie auf manche Lügen, womit den Abt sie könnten trügen, und wollten's ihm nicht sagen an, und hätten das auch wohl getan, nämlich gelogen, wenn durch des Herrgotts Güte nicht ihm kam die Wahrheit an das Licht. Nämlich, als er vom Fragen wollt abstehen und wieder in das Kloster gehen, da fing das Kind zu weinen an und kündete dem Gottesmann, dass es im kleinen Fasse lag. Der Gute zu den Fischern sprach, »In diesem Fässlein ist ein Kind, um Gottes Willen, sagt geschwind, woher habt ihr das Kind genommen? Wie ist's in eure Hand gekommen? Ich will es wissen. Glaubt mir das.« Die zwei bedachten sich etwas und sagten dann, wie ich vorher, wie sie es fanden, auf dem Meer. Nun ließ er's heben auf den Strand und davon lösen ab das Band. Alsbald sah liegen er darin, gewiss ein seltener Gewinn, ein Kind, von dem sein Herz gestand, dass er noch nie ein schöneres fand. Der heimatlosen Waise war noch völlig unbekannt Gefahr, drum hatte sie auch keine Kunde von Furcht und lacht mit süßem Munde den Abt, der auf sie schaute, an. Und also der gelehrte Mann aus seiner Tafel bald entnahm, wie auf die Welt der Knabe kam und dass man taufen sollte ihn und von dem Golde auferziehen. Das tät der Abt gar wohl verschweigen und tät sich Gottes Allmacht neigen. Ganz still erhob er himmelwärts die Händ, die Augen und das Herz und pries den Herrn für den Fund und dafür, dass das Kind gesund. Das Kindlein haben sie gefunden mit Seide wunderfein umwunden, gewirkt in Alexandria. Und dies blieb unter den Dreien da und ward nicht weiter ausgetragen. Des Fernern wusste man zu sagen, uns von den Fischersleuten zweien, dass Brüder sie gewesen seien. Dem Abte mussten sie sich beide mit ihrer Treu und ihrem Eide gar feierlich verbinden, nun es niemand weiter kundzutun. Die Brüder waren beid ungleich, der eine arm, der andere reich. Am Kloster saß der arme Mann, der Reiche aber wohnt hindann wohl über einer Meile Ziel. Der Arme hatte Kinder viel, doch eine Tochter nur gewann der Reiche, die hat einen Mann. Es kam der Abt nun mit den Zweien, es klug bedenkend überein, es sollte sich der arme Mann des kleinen Wesens nehmen an und es erziehen in seiner Nähe. Und wenn es dann einmal geschehe, dass ihn die Leute fragten aus, woher das Kind käme in sein Haus, so sollte lügen er geschwind, dass zugekommen ihm das Kind von seines Bruders Tochter. Nicht bessern Rat vermocht er, sich zu erdenken in dem Sinn. Sie sollten's ihm jetzt aber bringen hin, nachdem so lange sie geharrt, bis das vollbracht die Messe ward und sich ihm mit der Bitte nahen, dass er des Kinds sich nehme an in Güte und es selber taufte, dass er sich Gott damit erkaufte, dazu auch ihre Dankbarkeit. Der Rat war gut und an der Zeit. Das Goldgerät und Seidengewand, das nahm der Abt in seine Hand und gab dem armen Fischersmann, der sich des Kinds wollt nehmen an, 2 Mark von Gold des Kindes hin, dass er es pflegt in treuem Sinn. Und eine gab er von dem Gold dem anderen, dass er schweigen sollt. Das andere, den Rest, nahm mit sich dann hindann der Abt, der wackre Gottesmann. Das hat er ihm so aufgehoben, dass man es nicht genug kann loben, weil er es ihm zu Gewinne kehrte und so sein Gut ihm trefflich mehrte. Angelegt also hat es, das ist ein früher Kapitalismus, trotz des kanonischen Zinsverbotes, Thomas Mann wird das ein wenig deutlicher ausdrücken, und erklären. Es tat nach seines Herrn Geheiß der arme Fischer wohl mit Fleiß. Als nun heran der Mittag kam, das Kind er auf die Arme nahm. Sein Weib, das ging da mit ihm auch, wie das so ist der Bauernbrauch, zum Kloster. Bei den Brüdern dort traf er den Abt und sprach das Wort: Herr Abt, es senden dieses Kind euch Leute, die euch willig sind, meines Bruders Tochter und ihr Mann. Die beiden glauben fest daran, wenn ihr das Kindlein taufet, ihm sei damit erkaufet ein selig gottgefällig Leben. Solltet ihm auch euren Namen geben. Die Bitte war der Mönche Spott. Sie sprachen: Da Herr, seht bei Gott hier diesen bäuerischen Mann, wie schön er seine Rede kann. Der Herr nahm auf die Rede wohl, wie der Demütge immer soll. Und als das Kindlein er ersah, zu seinen Mönchen sprach er da: Es ist ein schönes, liebes Kind. Dieweil sie, die Leute, unseres Klosters sind, so wollen wir's ihnen nicht versagen. Er ließ das Kind zur Taufe tragen und hob es selbst und hieß zu Hand Gregorius, es wie er genannt. Nachdem getauft das Kindlein war, der Abt sprach: Da ich nun für wahr geistlich sein Vater worden bin, so will ich mir zum Heil gewinn, das liebe, süße Kind fortan an Kindesstatt mir nehmen an. Er bat den Fischer voller Güte, dass er des Kindes fleißig hüte. Er sprach: Nun zieh es sorgsam mir, ich will es immer lohnen dir. Dem Kind gedient zur Hilfe stark von Golde, diese beiden Mark, dass man es desto besser pflag. Auch ging dahin wohl kaum ein Tag, dass nicht der Abt kam, um zu sehen, wie es dem Kinde möcht ergehen. Der Fischer und sein Weib, die haben gemüht sich um den schönen Knaben mit Fleiß, so gut sie's konnten tun. Doch als er ward 6 Jahre nun, der Abt hin zu den Fischern kam und ihn mit sich ins Kloster nahm und kleidet ihn in ein Gewand, das ihm nach Priesterweise stand, und ließ die Schrift den Knaben lehren. Was nur zu treuen und zu ehren und zu der Bravheit hebt empor, wie wenig floh das Kind davor. Also was den Mann zu höherem Zweck erzieht, wie wenig floh das Kind davor. Wie gerne kam es ohne Schlag des edlen Meisters Bitten nach. Nach allen Dingen unverzagt der Knabe immer hat gefragt, die einem gut zu wissen sind, wie's tut ein wohlgeraten Kind. Den Kindern, die schon vor 3 Jahren zur Klosterschule kommen waren, tat er sein Wissen bald zuvor, so dass der Meister selber schwor, noch nie bei Kindern so viel Gaben, so viel Verstand gesehen zu haben. Er war, nicht lüge ich daran, an Jahren Kind, an Klugheit Mann.